Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Prodigy Monolo Chiles herzlich willkommen. Heute Konditionierung durch Computerspiele. Sozial inkompetente Menschen suchen bei Computerspielen Selbstbestätigung und friedvolle Bürger werden zu unliebsamen Amokläufern konditioniert. Diese und ähnliche Thesen werden von zahlreichen interessant kompetenten Medien vertreten und von Experten unterstützt, die sich verständlicherweise von solchen gefährlichen Games aus Sicherheitsgründen fernhalten. Doch die Wahrheit ist viel erschreckender, denn jeder von uns kennt bereits computerspielkonditionierte Menschen, auch wenn er sie nicht als solche wahrnimmt. Ich möchte Ihnen anhand einiger Beispiele die Gefährlichkeit von Computerkonditionierung anschaulich machen, denn bei genug Übung reicht der Blick auf den Bildschirm und das Drücken von Tasten vollkommen aus, um komplexe Bewegungen und Denkmuster zu erlernen, diese zu verinnerlichen und emotional abzustumpfen. Ihnen werden einige der folgenden Beispiele aus Ihrem alltäglichen Leben in Beruf und Freizeit bekannt vorkommen und bald schon können Sie computerspielkonditionierte Menschen ohne Probleme erkennen. Warum dies wichtig ist? Im Bereich des Soziallebens und der Wissensgebiete machen die Computerspiele den Spieler zum kompetenten Experten und studierte Bürger bleiben schnell auf der Strecke. Wer stellt beispielsweise einen neu studierten Architekten für sein Kleinfamilienhaus ein, wenn er einen erfahrenen Bauherrn bekommen kann, der bereits Wohnsiedlungen, Flughäfen und Vergnügungsanlagen Rollercoaster Tycoon designt hat oder die ganze Welt in Civilization bevölkerte und Raumschiffe nach Alpha Centauri schickte? Lernen und Studieren sind out. Denn nerdige Computerspieler verschaffen sich durch ihr Suchtverhalten am PC und Konsole unfaire Vorteile sogar im Arbeitsleben. Spieler von SimCity beispielsweise werden auf den Beruf des Politikers und besonders auf den des Bürgermeisters getrimmt. Eben dieses Spiel zeigt die Konditionierung durch Computerspiele sehr eindeutig. Schon im ersten Teil dieser Simulationsreihe lehrt ein gewiefter Professor den angehenden Politiker Phrasen, die er später universal verwenden kann. So beispielsweise sein Anfangssatz: Ich sehe keine Probleme hier, weiter so. Sogar im Militärbereich nehmen die Games ihren Platz ein und bilden taktisch versierte Generäle in Spielen wie Command & Conquer aus. Oft muss man den Fortschritt vorantreiben und eben in diesem Spiel lernt man sogar den Einsatz von futuristischen Waffen wie den Eisernen Vorhang und Mammutpanzern, um die zukünftigen Generäle sogar darauf zu schulen. Wir sehen einer dunklen Zukunft entgegen. Cheaters, die bei Spielen noch komplizierte Codes eingeben mussten, um trotz ihrer Unfähigkeit ans Ziel zu gelangen, bekommen für das alltägliche Leben den I-Win-Button. Vorstellungsgespräch, I-Win-Button, Stress mit dem Chef, I-Win-Button, Gehaltserhöhung, I-Win-Button, überhöhte Rente bis zum Lebensende, I-Beamter-Button, in die Hose gebinkelt, I-Win-Button. Die Berufswahl in Computerspielen ist mannigfaltig. Neben zahlreichen Simulatoren, die von Landwirtschaft über Toastbrot, Ziegen und Skipistenkoordinator bis hin zum Piloten reicht, gibt es auch fragwürdige Spiele in der Abwesenheit des Gesetzes. Bei Spielen wie GTA und Mafia findet der junge Rabauke bald schon Kontakt zum sonst so hart zugänglichen Milieu der Schwerkriminalität. Doch Spiele konditionieren nicht nur für das Arbeitsleben. Studien sagen, dass sich ungewaschene hässliche Dauerzocker nach dem Spielen der Sims-Reihe plötzlich als sozial kompetente Partygänger erwiesen. Hier soll es jedoch vereinzelt zu Zwischenfällen gekommen sein, in denen Partygäste plötzlich in Räumen ohne Türen gefangen waren oder sie konnten den hauseigenen Swimmingpool nicht mehr verlassen, da die dazugehörige Leiter auf mysteriöse Weise verschwunden war. Auch die körperliche Konditionierung ist bereits im Alltag ersichtlich. Spieler von Point-and-Click-Adventures sammeln unentwegt Gegenstände ein und versuchen diese sinnlos miteinander zu kombinieren. Sie werden im Volksmund als Messes bezeichnet. Dann sind da noch die pilzsüchtigen Trapperklempner mit Waschbärfellmützen und italienischem Akzent. Sie suchen gerne in der Kanalisation nach Münzen, hüpfen durch japanische Gärten, pflücken Blumen oder treten nach Schildkröten. Männliche Spieler dieser Spezies leiden oft unter dem Helfersyndrom und retten immer wieder Frauen, die sich kurz danach fragwürdigen Typen erneut an den Hals werfen. Spieler von Rollenspielen plündern alles, was ihnen unter die Finger kommt. Wehrlosen Menschen und Tieren sind ein gefundenes Fressen für diese Art der Spieler, besonders wenn sie sich in dunklen Gassen oder in Tiefgaragen befinden. Glücklicherweise sind diese Gamer leicht zu erkennen. Sie tragen meist unzählige Taschen und Landkarten mit sich herum und gehen gerne auf Mittelalterfeste. Experten haben sogar herausgefunden, dass sie leicht durch Koch- und Schmiederezepte anlockbar sind. Nur für die Härtefälle werden besondere Fallen wie Truhen benötigt. Im Fachbereich wird ihre Konditionierung als das Loot-Syndrom bezeichnet. Etwas weniger tragische Auswirkungen hat die Konditionierung bei Tetris-Spielern. Sie zeugen meist früh männliche Nachkommen und versuchen mit ihnen Bauklötze nach Form und Farbe zu sortieren. Spieler von SingStars hingegen werden oft nicht ausreichend von dem Spiel gedemütigt. Sie suchen dafür eigens eingerichtete Organisationen wie die SDS und zahlreiche weitere auf. Man sieht also eindeutig, wie Computerspiele konditionieren. Zwar tun sich viele Menschen schon schwer, sich mit der anderen Hand ihre Zähne zu putzen, aber komplexe Bewegungen können natürlich leicht durch geschickte Tastenkombinationen erlernt werden. Ignorieren Sie Aussagen von Experten, die behaupten, dass solche Bewegungen 800 bis 1000 Mal wiederholt werden müssen, um sie in das neuronale System des Menschen einzuspeisen. Wollen Sie beispielsweise Selbstverteidigung erlernen, so rät der kompetente Experte zu Street Fighter. Spiele wie Mortal Kombat werden hingegen eher für Länder ohne Rechtssystem empfohlen, da es immer wieder einmal zu einem obligatorischen Fatality kommt. Veraltete Methoden beim Militär und Bundeswehr lassen die angehenden Soldaten Waffen noch unzählige Male auseinander und wieder zusammenbauen und zahlreiche Ziel- und Schussübungen absolvieren. Gamer lernen diese Fähigkeiten bei Spielen wie Counter-Strike und Call of Duty bei Cola und Chips im Sitzen. Man sieht also, dass der zielstrebige Amokläufer keine überflüssigen Voraussetzungen wie genetische Vorbelastung, physische Probleme, schlimme Kindheit, schlechtes soziales Umfeld, Mobbing und den Zugang zu Waffen braucht. Ein entspannter Blick auf den Bildschirm und einige Mausklicks genügen und schon wieder hat die Konditionierung zugeschlagen. Hierbei spart sich der angehende Amokläufer sogar den lauten Krach der Waffen und die Verfolgung durch die Polizei, bis er endlich seine jahrelange Computerspielausbildung umsetzen kann. Leider gibt es unter Gamern noch immer Skeptiker, die nicht an die Konditionierung durch Computerspiele glauben. Doch seien Sie beruhigt, liebe Bürger der Fernsehgeneration, denn bald werde ich den unwiderlegbaren Beweis erbringen, dass Computerspiele sehr wohl konditionieren. Ich, Head Dr. Somebody Else, werde eine eigene Nation gründen und mit 30 Jugendlichen nehmen, die ich rund um die Uhr FIFA und Pro Evolution Soccer spielen lasse. Dadurch können die angehenden Profispieler in aller Ruhe Ballgefühl und Kondition aufbauen und sobald wir dann Fußball-Weltmeister sind, kann niemand mehr verleugnen, dass Computerspiele konditionieren. Mir bleibt nur noch eins zu sagen. Geben Sie nicht zu viel auf die Wissenschaft und logisches Denken. Die Sonne dreht sich noch immer um die Erde und Computerspiele konditionieren. Zumindest die Menschen, die das glauben. Leider sind wir mit diesem Thema noch nicht ganz durch. Trotz massiven Informationsaustausch und 8 Milliarden Menschen, unter denen sich genug helle Köpfe befinden, werden die Vorurteile und die Hetze gegen Videospiele noch immer verbreitet. In welchen Bereichen, glaubt ihr, können Videospiele tatsächlich konditionieren? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.